Über zum Teufel! Boom, Junge! Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Liste. Und zwar diesmal die für mich persönlich schlechtesten Spiele des Jahres 2016. Bevor ich anfange, nochmal. Das ist meine Meinung. Das ist meine Liste. Die Spiele, die ich jetzt nenne, mögen den einen oder anderen vielleicht gefallen. Das ist mir aber fuck egal, weil das ist meine Meinung. Alles klar? Wunderbar. Fangen wir an mit Platz Nummer 5. Schweren Herzens muss ich leider sagen, dass auf Platz Nummer 5 Mirror's Edge Catalyst ist. Dieses Spiel hat abartig viele Probleme. Die Steuerung ist gut, die Kämpfe sind furchtbar, die Story ist mittelmäßig, das Ende ist beschissen und EA hat das Spiel so gut wie nicht vermarktet. Wir haben sie gedacht, wir machen einfach keine Werbung dafür und bringen es genau in dem Zeitpunkt raus, als die E3 läuft. Gut gemacht, EA. Niemand wusste, dass das Spiel überhaupt raus ist. Vielleicht ist es ja gut so. Es hatte ziemlich große Probleme. Wenn man es irgendwo auf dem Grabbeltisch findet, empfehle ich es euch. Es ist nicht so schlecht, aber es ist halt wirklich sehr, sehr enttäuschend. Alles klar. Kommen wir zu meiner Nummer 4. Meine Nummer 4 ist Homefront The Revolution. Ach du Scheiße. Was zum Geier ist da passiert? Also, es fing ja erstmal zu Homefront, einem der schlechtesten Shooter, die es je gegeben hat, mit der wohl witzigsten Übersetzung, die es je gegeben hat. Achtung, abwerfen, Hölle ja, unter anderem. Eine Fortsetzung zu machen. Wow, just wow. Man hat es Open World gemacht, die sehr, sehr komisch aufgeteilt war. Dein Charakter hält so gut wie nichts aus, um dir eine Weste zu kaufen, damit du mehr aushältst, brauchst du unglaublich viele Ressourcen, was kompletter Blödsinn ist, meines Erachtens. Die Waffensounds klangen gut. Die Idee, dass du deine eigenen Waffen so zusammenbauen kannst, ist ja nicht schlecht gewesen, aber ich habe am Ende nur zwei Dinge benutzt und das war's. Die Story ist völlig für den Arsch. Komplett für den Arsch. Es geht nämlich darum, ihr seid irgendein random Guy, der nichts sagt, keine freie Meinung dazu gibt, in die ganze Scheiße reingezogen wird und einen Typ befreien soll namens Walker. Denn nur Walker, den brauchen wir, um die Revolution zu starten. Bis du zu dem Typen hinkommst, startest du eine Revolution, nimmst im Prinzip alles ein und hast im Prinzip alles erledigt. Fuck this game. Holy shit. Das war einfach nur richtig, richtig schlecht. Kommen wir zu Platz Nummer 3. Platz Nummer 3 ist bei mir No Man's Sky. Fick dich, No Man's Sky. Fick dich, Hello Games. Fickt euch, fickt euch, fickt euch einfach nur. Wie kann man so dermaßen beschissen dumm sein und seine ganzen gehypten Fans anlügen bis zum Erbrechen? Leck mich am Arsch, war das ein beschissenes Dreckspiel. Ich hab es zum Glück nicht gekauft. Ich habe es mir dann später einfach mal angeschaut, weil ich wusste, weil ab dem Zeitpunkt, wo ich gelesen habe oder gesehen habe, dass all das, was versprochen wurde, nicht existent ist, war für mich der Hype vorbei. Später, als ich es mir angeschaut habe, habe ich festgestellt, dass es das langweiligste, hässlichste, widerwärtigste, beschissenste Spiel, was ich seit langem gespielt habe. Und deswegen, fick dich, No Man's Sky. Fick dich, Hello Games. Ich hoffe, ihr geht so unter. Auf Platz Nummer 2 ist bei mir The Division. Ich bin ein Ubisoft-Fan. Ich liebe Assassin's Creed. Ich mag Far Cry. Das letzte war für den Arsch, aber dennoch. Ich mag Ubisoft. The Division ist eine reinste Frechheit. Ein Vollpreistitel, der kein Content hat, langweilige Umgebungen, so gut wie keine Story, keine Motivation, da überhaupt weiterzuspielen. Du läufst nur in einer relativ verschneiten Stadt von A nach B, knallst immer dieselben Typen ab, kriegst irgendeinen total beschissenen Loot und machst das Ganze ca. 150.000 Millionen Mal. Es war einfach nur unglaublich schlecht, unglaublich langweilig Und ja, das Ding sollte einfach. Also mich würde es nicht wundern, wenn sie es entweder als Free-to-Play machen oder irgendwann einfach die Server abstellen, weil das Ding war richtig, richtig scheiße. Und kommen wir nun zu dem für mich persönlich schlechtesten Spiel des Jahres 2016. Bevor ihr anfangt loszuschreiben, hört mir zu. Denn das schlechteste Spiel 2016 für mich persönlich ist Overwatch. Richtig, Overwatch. Das von vielen geliebte, absolut für mich beschissene Overwatch. Ich habe es in der Beta gespielt, ich fand es grauenhaft. Ich habe es in den kostenlosen Tagen gespielt, ich fand es noch grauenhafter. Dieses Spiel ist eine absolut beschissene Kopie von Team Fortress. Es hat Charaktere wie Team Fortress. Es hat Kosmetik-Scheiß wie Team Fortress. Es hat Maps wie Team Fortress. Es hat keine Story, was man eigentlich von Blizzard erwartet, wie Team Fortress. Ja, jetzt kommt mir nicht mit, ja, das Spiel hat eine Story, das ist so ausgelüftet, da muss man sich einlesen. So. Bullshit. Seit Diablo hat Blizzard den Bezug zur Story einfach verloren. Diablo 3 war scheiße in der Story, das Addon war scheiße in der Story und der Rest war einfach Rotze. Dieses Spiel ist absolut beschissen. Oh, und noch was. Andere Spiele werden wie zum Beispiel Assassin's Creed oder Deus Ex Mankind Divided, haben Microtransactions. Das heißt, man kann sich für echt Geld Ingame-Zeug kaufen. Oder Ingame-Währung, die man dann halt in Kosmetik-Scheiß und was weiß ich, irgendein Blödsinn investieren kann. Sowas ignoriere ich. Solche Spiele werden dafür abgestraft. In Overwatch gibt es Lootboxen. Die findet man, wenn man ein Match abgeschlossen hat, wenn man einen Rang aufgestiegen hat, dann kriegt man Lootboxen. Die kann man aber auch kaufen. Und das ganze Zeug kannst du aber auch freischalten. Also die Lootboxen kannst du freischalten. Das ist im Prinzip auch Microtransactions, aber das Spiel wird gefeiert dafür. Andere Spiele werden dafür abgestraft. Was soll der Scheiß? Nur weil es von fucking Blizzard ist? Fick dich, Blizzard. Kriegt euren verdammten Arsch hoch und macht endlich mal ein ordentliches neues Spiel. Das einzig Gute an Overwatch, was ich zugeben muss, ist das Matchmaking. Man spielt nicht, wenn du ein Anfänger bist, spielst du nicht mit Profis, die Rang 5670 sind, weil sie nichts anderes spielen, spielt ihr nicht zusammen, sondern ihr spielt tatsächlich mit Anfängern. Das ist das einzig Gute an dem Ding. Der Rest ist für den Arsch. Die Charaktere sind für den Arsch, die Maps sind für den Arsch, dieses Season-Zeug, was immer die machen, ist für den Arsch, die Lootboxen sind für den Arsch. Das komplette Spiel ist meiner Meinung nach einfach nur Schrott und sollte nicht als Vollpreistitel angeboten werden, sondern als Free-to-Play-Titel, damit man sich es auch mal anschauen kann. Aber es ist Blizzard. Und wie ihr wisst, die lieben Geld. Die wollen nur euer Geld. Der Rest interessiert die Leute überhaupt nicht. Alles klar. Das war meine Liste der für mich persönlich schlechtesten Spiele 2016. Gott sei Dank ist dieses verfickte Jahr endlich vorbei. Da hoffen wir einfach mal auf gute neue Spiele. Bumm, Junge!